Erster hört gut zu. Gott spricht jetzt. Er spricht vor den Bergen. Alle sollen seine Stimme hören. Zweiter Berge, hört zu. Die Erde soll zuhören. Gott hat einen Streit mit seinem Volk. Er spricht mit Israel. Dritter Gott fragt, mein Volk, was habe ich getan? Habe ich euch weh getan? Sagt es mir. Vierter, ich habe euch aus Ägypten geholt. Ihr wart dort Sklaven. Ich habe euch frei gemacht. Mose, Aaron und Miriam haben euch geführt. Fünfter, denkt an König Balak. Denkt an Bileam. Denkt an den Weg von Sittim nach Gilgal. Gott war gut zu euch. Sechster, was soll ich Gott bringen? Soll ich vor ihm knien? Soll ich ihm junge Tiere schenken? Siebter, will Gott viele Tiere? Will er viel Öl? Soll ich ihm mein Kind geben? Nein, das will er nicht. Achter, Gott hat dir gesagt, was gut ist. Er möchte, dass du gerecht bist. Du sollst andere Menschen lieben. Du sollst leise mit Gott gehen. Neunter, hört. Gott ruft der Stadt zu. Kluge Menschen hören auf seinen Namen. Zehnter, haben böse Menschen Schätze gestohlen? Benutzen sie falsche Maße beim Verkaufen? Das ist schlecht. Elfter, kann ein Mensch gut sein mit einer falschen Waage? Er benutzt falsche Gewichte. Das ist Betrug. Zwölfter, die reichen Leute sind böse. Die Menschen in der Stadt lügen. Sie sagen nicht die Wahrheit. Dreizehnter, darum werde ich euch bestrafen. Ich mache alles kaputt. Ihr habt böse Dinge getan. Vierzehnter, ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt immer Hunger. Ihr spart Geld, aber ihr verliert alles. Fünfzehnter, ihr pflanzt Getreide, aber ihr bekommt kein Brot. Ihr macht Öl, aber ihr nutzt es nicht. Ihr macht Wein, aber ihr trinkt ihn nicht. Sechzehnter, ihr macht böse Dinge wie König Omri und Ahab. Ihr lebt wie sie. Darum wird euer Land leer sein. Alle Leute werden über euch lachen.